Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989/90 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin, bis in die Gegenwart hinein zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute von der Utopie zum Königsmord, die Radikalisierung der Volkssouveränität. Wenn man unter Subversion auch kulturrevolutionäre Erscheinungen fasst, so müsste auch von der naturwissenschaftlichen Subversion die Rede sein, die in der Renaissance begann und sich mit dem Namen Kopernikus, Kepler und Galilei verbindet. Sie haben das ptolemäische, das klassische mittelalterliche Weltbild zerstört. Sie haben die Erde entthront, indem sie sie mitten ins Universum hineinstießen. Insofern waren sie subversiv, und daher wurde Galilei der Prozess gemacht. Das Eigentümliche an diesen großen Physikern, Mathematikern und Kosmologen ist, dass nur Galilei der Prozess gemacht wurde, die anderen ließ man in Ruhe. Warum dies? Wahrscheinlich sind Kepler und Kopernikus ungeschoren davongekommen, weil die mitteleuropäische Inquisition sich auf die Hexenverfolgung konzentriert hatte und keine Zeit für anderes mehr hatte. In Italien stand die Sache anders. Gleichwohl ist kaum anzunehmen, dass Galilei nur deshalb belangt wurde, weil er das kopernikanische Weltsystem verteidigte. Nach neuesten Forschungen, würde Bert Brecht noch leben, müsste er sein Stück umschreiben, scheint es so zu sein, dass der Prozess von 1633 eine Art Schauprozess war. Denn Galilei stand unter der Protektion des Papstes und wurde während der Verhandlung, wie auch nach seiner Verurteilung, sehr vornehm und höflich behandelt. Man nimmt an, dass die Anzeige, der die Inquisition nachging, gar nicht sein astronomisches Werk betraf, sondern eine andere Schrift, in der es das Dogma der Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut des Herrn mehr als nur kritisierte, vielmehr ablehnte und damit der scholastischen Theologie eine Absage erteilte. Anscheinend ist es dem Papst gelungen, diese Anzeige dadurch zu annullieren, dass einige Dominikaner wegen Galileis astronomischen Anschauungen Anzeige erstatteten. Wie man sieht, war es trotz aller Verfolgungswut der Inquisition durchaus möglich, jemanden vor dem Scheiterhaufen zu retten. Vor dem Scheiterhaufen konnte sich Giordano Bruno 1548 bis 1600 allerdings nicht retten. Der Philosoph wurde 1600 in Rom verbrannt, weil er die Existenz Gottes geleugnet hatte. Von Kopernikus herkommend behauptete er, das Universum könne keinen Mittelpunkt haben, weil die Unendlichkeit ohne Zentrum sei. Die Unendlichkeit selbst sei daher Gott, das ganze Universum sei Gott, einen personalen Gott gebe es nicht. Nicht nur deshalb wurde er zum Scheiterhaufen verurteilt, sondern noch wegen anderer Schriften. Die Philosophie der italienischen Renaissance hatte insgesamt subversiven Charakter. Wie aber ist es um Niccolò Machiavelli bestellt? Machiavelli gilt, gemeinsam mit Jean Baudin, nach wie vor als der wahre Entdecker nicht nur der Staatsraison und der absoluten Staatsgewalt, sondern auch der Amoralität der Politik. Daran scheint nichts Subversives zu sein. Allerdings kann man Machiavellis Schrift Der Fürst auch ganz anders lesen, nämlich aufklärerisch. Im Grunde habe Machiavelli insbesondere dem Volk zeigen wollen, wie böse und gerissen die Herrschaft der Fürsten sei. Diese Interpretation stammt aus Italien und ist von einigen Marxisten weiter ausgebaut worden. Er habe also nicht etwa die Fürsten darin beraten, wie sie die Macht erobern und behalten können, sondern vielmehr dem Volk gezeigt, zu welchen Mitteln die Fürsten allen schönen Reden zum Trotz greifen, um ihre Macht zu sichern. Sei es, wie es sei. Was nun interessiert, ist der subversive Charakter zweier Gruppen von Denkern, die zwar wenig miteinander zu tun haben, aber doch etwas gemeinsam hatten. Die Absage an die absolute Macht des Königs und zugleich die Absage an die sich entwickelnde neue Produktionsweise. Damals waren die Könige ihres Lebens keineswegs sicher. Der theoretische Aufstand gegen die Macht in England hat ein Vorspiel, für das diese Feststellung nicht gilt. Denn die Könige der Tudor-Despotie, eine Art von absoluter Monarchie ante litteram, der 7. und der 8. Heinrich zeichneten sich nicht gerade als arme Opfer aus, sondern dadurch, dass sie morden und hinrichten ließen. Vor allem der 7. Heinrich, gestorben 1409, ist im Kontext der Herausbildung dieser neuen Welt wichtig. Dieser neuen Produktionsweise, die mit dem Aufstieg der Gentry zusammenhängt, die sich mit dem König gegen den Feudaladel verbunden hatte. Die Gentry steht am Anfang des bürgerlichen Zeitalters. Beim 8. Heinrich zeigt sich, was Marx die englische Schrittmacherrolle genannt hatte, denn sowohl die industrielle Revolution als auch die Entstehung des Parlamentarismus fanden in England etwa ein Jahrhundert früher statt als auf dem Kontinent. Das ist auch der Grund, warum zu einer Zeit, als Kontinentaleuropa in die Bauernkrieg und Revolten, in Reformation und Gegenreformation verstrickt war, in England 1516 die Utopia des Thomas Morus erschien. Ein Buch, das einer ganzen Denkrichtung den Namen gab. Morus hat die Verfassung eines Gegenstaates geschrieben, als Versuch, dem Absolutismus eine ganz andere politische Form, darüber hinaus eine ganz andere Gesellschaft entgegenzusetzen. Um den Avantgardismus dieser Utopie zu erkennen, muss man sich nur vergegenwärtigen, dass die Utopie ein Jahr früher erschien, als Luther seine berühmten Thesen anschlug. 100 Jahre vor Kontinentaleuropa hatten so bereits die Tudors bedeutsame Elemente des Kapitalismus eingeführt, zum Beispiel die einheitliche Münze und eine merkantilistische Wirtschaftspolitik, die zur Zerstörung der landwirtschaftlichen Struktur Englands führte, zur Vertreibung der Bauern und zur Verwandlung des Bauernlandes in große Schafweiden. Das war die Grundlage der englischen Manufaktur, und verbunden damit war eine ungeheure Pauperisierung der Massen, die Ansammlung des Proletariats und des Subproletariats in den Städten. In der Utopie findet sich der Beginn einer Entwicklung, die dann in Cromwells große Rebellion einmünden sollte. Auch sie die Avantgarde der bürgerlichen Revolution in Frankreich. Nicht nur gegen den absoluten König wird vorgegangen, sondern ein Prinzip kommt zur Geltung, das schon einige subversive Theorien der Vergangenheit auszeichnete, das Prinzip der Volkssouveränität, das in die Wirklichkeit drängt. Gedacht wurde es bereits im Spätmittelalter, doch nun wird unter der Volkssouveränität in Weiterführung der Vertragslehre etwas anderes verstanden. Vor allem bei der Monarchomachen, weniger bei den Utopisten, die eher hierarchisch dachten. Die Volkssouveränität ist nicht länger mehr eine Norm oder ein hehres Prinzip, sondern sie soll eine politische Ordnungsform sein, in der auch geklärt wird, was eigentlich das Volk ist. Denn das Volk existiert nicht, es ist zunächst eine metaphysische Einheit, die gesellschaftlich präzisiert werden muss. Bei den Monarchomachen finden sich das erste Mal die Idee, dass das Volk eine Wirklichkeit ist, dass es in der Lage ist, von sich aus politisch zu handeln, das heißt Widerstand zu leisten oder Aufstände anzuzetteln. Zwischen den Utopisten, das heißt im Wesentlichen Thomas Morus und Tommaso Campanella, und dem Monarchomachen gab es sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten. Die Utopisten, zu denen zwar auch Francis Bacon gehört, aber seine Utopie ist eher technokratisch geprägt, waren im Gegensatz zu den Monarchomachen keine reinen Theoretiker der Politik, sondern sie politisierten aktiv. Dies versetzte sie in die Lage, nicht etwa abstrakt und aus bestimmten Prinzipien heraus eine Idealform des Staates oder besser der Stadt zu entwerfen, als vielmehr ausgehend von einer fundamentalen sozialen Kritik des Bestehenden eine Alternative zu entwerfen. Sie unterwarfen das Bestehende einer doppelten Kritik. Einer Kritik an der absoluten Königsherrschaft und einer Kritik an der Zerstörung traditioneller Strukturen, die den Übergang zu einer neuen gesellschaftlichen Formation einläutete. Die Monarchomachen hingegen waren reine Theoretiker des Aufstands. Sie kümmerten sich nicht um die Politik. Heinrich VIII. Ließ Thomas Morus enthaupten. Zuvor hatte er die englische Lösung der Scheidungsfrage erfunden. Enthauptung der Gattin. Tommaso Campanella beteiligte sich 1599 am großen kalabresischen Aufstand gegen den spanischen König und musste 30 Jahre seines Lebens im Kerker verbringen. Im Gegensatz zu den Utopisten sind die Monarchomachen reine Theoretiker, die am Schreibtisch ihre Theorien entwickeln. Sie haben keinen politisch-sozialkritischen, sondern einen normativen Ausgangspunkt. Im Zentrum steht das Naturrecht. Daraus entwickelt sich das Prinzip der Volkssouveränität und dann das Prinzip der Vertragslehre. Im Allgemeinen wird die Vertragslehre auf Hobbes und Locke zurückgeführt, aber in Wirklichkeit stammt sie von den Monarchomachen. Gefährlich waren sie, weil im Zentrum ihres Interesses nicht etwa das Zustandekommen des Vertrags stand, sondern die Situation, die sich ergibt, wenn der Monarch vertragsbrüchig wird. Was sich hier entwickelte, war in der Tat eine Kritik der politischen Macht, weil sich alles um die Frage dreht, inwiefern die Macht überhaupt legitim ist und inwiefern die Macht überhaupt fähig ist, das Wohl des Volkes zu besorgen. Den Utopisten als sozialen Kritikern und den Monarchomachen als normativen Denkern ist ein Gesichtspunkt gemeinsam. Sie halten die Königsmacht als solche nicht nur für illegitim, sondern auch für irrational. Darin liegt der Grund, warum einerseits Morus und Campanella den Gegenstaat als Vernunftkonstruktion darstellen und andererseits die Monarchomachen die Ratio der Auflehnung in den Mittelpunkt rücken. Die Macht wird nicht lediglich hinsichtlich ihrer Ausübung, sondern als in sich selber irrational betrachtet. Das Gemeinsame ist also, dass sowohl im Prinzip der utopischen Stadt wie im Prinzip der Absage an die absolute Monarchie das Element des Widerstands auftaucht. Zunächst zu den Utopisten. Thomas Morus, geboren 1478, ermordet 1535, war Politiker, 1523 Sprecher des Parlaments, seit 1529 und bis zu seiner Hinrichtung Lordkanzler. Übrigens wurde er nicht seiner Utopie wegen hingerichtet, sondern weil er sich als aufrechter Katholik gegen die englische Scheidung stellte, die der 8. Heinrich eingeführt hatte. Seine Utopie bietet drei Interpretationsmöglichkeiten. Ihr Inhalt interessiert hier nicht weiter, vielmehr was daran subversiv gewesen sein könnte. Es gibt eine sozialistische Interpretation, die in der Utopia, in diesem Nirgendwo, auf dieser seligen Insel, das Vorbild eines kommunistischen Gemeinwesens erblickt. Es gibt aber auch eine konservative Interpretation, die meint, Morus sei zwar zum Teil sozialkritisch vorgegangen, aber mit dem konstruktiven Teil der Utopia habe er im Grunde eine Satire liefern wollen. Das hat seine relative Berechtigung darin, dass, mag der Inhalt auch kommunistisch sein, die Form der Darstellung in der Tat an die satirische Art der Humanisten erinnert. Nicht von ungefähr hat Erasmus von Rotterdam, der große Humanist, 1509 seine Schrift Lob und Torheit dem Morus gewidmet. Dann gibt es noch die übliche historiografische Möglichkeit der Interpretation, die in der gesamten Utopia nichts weiter erblickt als einen Ausdruck des christlichen Humanismus des 16. Jahrhunderts. Die Methode jedoch der Utopie des Thomas Morus liegt nicht in abstrakten Ableitungen, sondern im Gebrauch der kritischen Vernunft in der Analyse der englischen Gesellschaft. Auf der einen Seite gilt seine Kritik eindeutig der Despotie der Tudors, auf der anderen Seite der kapitalistischen Revolutionierung der Ökonomie und der Sozialverfassung. In der Tat ist die neue Eigentumsordnung nicht nur deshalb falsch, weil sich nun Kapital ansammelt und der Pauperismus wächst, sondern ebenso sehr, weil dies die Zerstörung der Ständeverfassung bedeutet, die Austreibung der Menschen aus dem sozialen Sicherheitssystem, das die Zünfte gebildet hatten. Und diese Analyse wie die darauf gründende Utopie führte er rein diesseitig, rein innenweltlich durch. Das heißt, er geht methodisch keineswegs von der Auffassung aus, dass die Herrschenden gottlose Sünder seien, wie noch Thomas Müntzer. Er geht nicht von Personen aus, sondern von den Sozialverhältnissen und von den Institutionen. Gerade in seiner Kritik der Institutionen erblickt er in der Obrigkeit die Garantie des Eigentums und zugleich den Ausdruck der Gesellschaft der Eigentümer. An dem Punkt beginnt, was kommunistische Kritik genannt werden kann. Thank you. Überall, wo das Eigentum ein Individualrecht ist und das Geld allgemeiner Wertmesser der Dinge, kann nie Gerechtigkeit und sozialer Wohlstand herrschen. Dies ist die Basis seines Entwurfs einer neuen Gesellschaft, in der Wohlstand und soziale Gerechtigkeit herrschen. Im Zentrum seines Denkens steht nicht etwa das Problem der Freiheit, das kennen diese Utopisten überhaupt nicht, sondern das Problem der Gleichheit. Wie kann eine Gesellschaft der Gleichen möglich sein? Ihre Grundlage könne nur das Gemeineigentum sein. Und noch etwas anderes tritt hinzu, das den moralischen Einfluss deutlich macht. Das Gegenstück zum Gemeineigentum ist die allgemeine Arbeitspflicht. In ihrer Darstellung findet sich dann das eigentlich Utopische, wie bei Campanella. Es wird ein Tagesablauf vorgeschrieben, der präzise einzuhalten ist. Zugleich allerdings ist dieser Tagesablauf, so zwingend er sein mag, an einem Prinzip orientiert, das erst viel später wieder auftaucht. Dass die Arbeitszeit auf ihr Minimum zu reduzieren sei. Morris spricht, das war schon damals eine Innovation, vom 6-Stunden-Tag, während in den Manufakturen und Bergwerken die arbeitende Klasse, Frauen und Kinder inklusive, 12 bis 15 Stunden zu arbeiten hatte. Ausdruck des moralischen Prinzips, dass man dann nicht auf unmoralische Gedanken kommen könne. Die Arbeitsorganisation der Utopia soll die Möglichkeit genügender freier Zeit sichern, denn nur in der freien Zeit ist es möglich, das Glück aller zu erzielen und frei zu werden, um den Geist zu bilden. Eine Formulierung, die an die berühmte Fassung der Grundrisse von Karl Marx erinnert. Das Reich der Freiheit liege jenseits der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, es liege in der Zeit der Muße und der schöpferischen Tätigkeit. Auf Späteres weisend auch, dass Morris für eine Reduktion des Rechts eintritt, für eine Verringerung also der Eingriffsmöglichkeit des Rechts und des Staats in das gesellschaftliche Leben. Die Utopia spricht zum ersten Mal davon, dass der Sinn der verfassten gesellschaftlichen Existenz, der Politik, nur darin liegen könne, Verwaltung zu sein. Saint-Simon und Engels lassen schon grüßen. Aber der berühmte Satz, an die Stelle der Herrschaft von Menschen tritt die Verwaltung von Sachen, klingt heute schon nicht mehr so utopisch verheißungsvoll, weil sich die Herrschaft von Menschen über Menschen in der Moderne durch die Verwaltung von Sachen vermittelt, die berühmten Sachzwänge. Ganz anders die Situation bei Tommaso Campanella. Er war ein Dominikanermönch, aber er war im Gegensatz zu Morris alles andere als gläubiger Katholik, vielmehr unverblümter Materialist. Er lässt sich politisch keineswegs eindeutig einordnen, denn zum Teil folgt sein Denken der Weltstaatentheorie des Joachim von Fiore, wonach die Weltgeschichte 4 Stadien umfasst. Das höchste und letzte Stadium jedoch, in dem auch seine Sonnenstadt angesiedelt werden soll, nennt er das päpstliche Stadium. Das hat dazu geführt, dass bis vor etwa 200 Jahren dem Protestantismus ausgerechnet ein Tommaso Campanella als politischer Repräsentant der Gegenreformation galt. In Wirklichkeit war er ein durchaus rebellischer Geist, wenn Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Marx, in seiner Schrift über die Utopisten meint, dieser Mönch habe die Welt nicht gekannt, so liegt er ziemlich falsch. Denn gerade die Art, in der Campanella seine Sonnenstadt darstellt, kommt aus einer unmittelbaren Erfahrung. Zunächst geht er aus von der Wirklichkeit des Gemeineigentums, von der Gemeinschaft ohne Privateigentum, wie er sie als der Mönch, der er war, in der Klostergemeinschaft erlebt hatte, die im Grunde eine kommunistische Gemeinschaft ist. Insofern nämlich, dass der Mönch oder die Nonne kein privates Eigentum besitzen darf, nur der Orden als solcher ist Eigentümer. Man kann vom real existierenden Kommunismus im Kloster sprechen, wenn auch das Wort heute eine andere Bedeutung hat. Ich kenne das übrigens persönlich, weil eine meiner Schwestern als Braut Christi in Italien lebt. Wir schicken ihr alles Mögliche, Lebensmittel, Kleidung, aber kein Geld, denn sie darf keines besitzen, nur der Orden. Diese Erfahrung ist die Erfahrung Campanellas. Hinzu kommt die existenzielle Erfahrung der Zerstörung der Freiheit durch die absolute Herrschaft des spanischen Königs über Süditalien. Campanella war einer der Anstifter des schon erwähnten kalabresischen Aufstands von 1599. Eines Aufstands, der geschichtlich deshalb bedeutsam ist, weil er seine politischen Perspektiven oder Utopien aus der ziemlich unbekannten, dem Diderot allerdings bekannten kalabresischen Anarchie schöpfte. Man merkt, dass Campanella geistig schon in einer Welt lebt und in einer gesellschaftlichen Form denkt, die mit der damaligen Zeit überhaupt nicht übereinkommen kann. Hinzu kam ein letztes, ein persönliches Moment, das fraglos dazu beigetragen hat, dass die Sonnenstadt keineswegs ein freiheitliches Gemeinwesen, sondern ein streng hierarchisches darstellt. Das war der Kampf um die eigene Identität. 30 Jahre seines Lebens war er eingekerkert, zunächst 27 Jahre in Neapel, die letzten 3 Jahre in Rom. Er wurde, wie üblich, permanent gefoltert und musste um das Überleben seiner Persönlichkeit kämpfen. Es muss also unbedingt beachtet werden, dass die Sonnenstadt, La Città del Sole, im Kerker geschrieben wurde. Das Buch, 1602 geschrieben, wurde sehr schnell bekannt und bereits 1623 erschien in Frankfurt am Main die erste deutsche Übersetzung. Man könnte sich fragen, woher Campanella die Idee einer geschlossenen Wehrsiedlung hatte. Bislang sah man in Platons Politeia das Vorbild, und dies mag zu einem gewissen Grade stimmen, wenn wir einige heute fragwürdig anmutenden Teile der Sonnenstadt betrachten. Zum Beispiel tritt Campanella für eine sehr strikte Sexualdisziplin ein, die fraglos an die berühmte Sexualhygiene der Politeia erinnert. Das bedeutet, dass die gewählten Beamten die Aufgabe hatten, die biologische Reproduktion der Gesellschaft zu organisieren. Aber innerhalb dieser geschlossenen Wehrsiedlung finden sich auch Elemente, die stärker noch als bei Thomas Morus auf die Auflösung der gesellschaftlichen Strukturen zielen. Es ging Campanella nicht nur um das Gemeineigentum, sondern auch um die wirkliche Gleichheit. Er geht über Morus insofern hinaus, dass, wenn keine Herrschaftsverhältnisse mehr bestehen, es auch keinerlei Grund mehr gibt, eine neue Form der gesellschaftlichen Herrschaft einzuführen, die Herrschaft der Geschlechter. Seit langer Zeit taucht daher bei Campanella im Jahr 1602 zum ersten Mal wieder ein Prinzip auf, das in der Antike zuletzt gesehen vertreten wurde. Von den linken Sophisten, zum Teil bei Platon, und das völlig verloren ging, die durchgängige Gleichstellung von Mann und Frau. Die Sonnenstadt wird von Leitern und Leiterinnen verwaltet und es ist interessant, dass ihre Einwohner, die Solarier und die Solarierinnen, ihre je eigene Leitung wählen. Und es ist hinsichtlich der Sprachpolitik des Feminismus interessant, dass in der von mir konsultierten Literatur nirgends zu lesen steht, die Solarierinnen würden ihre eigenen Leiterinnen wählen, das ist meine Innovation, sondern überall steht, sie würden weibliche Leiter wählen. Jealous. Die eigentliche Entscheidungsinstanz der Sonnenstadt ist die Volksversammlung, zu der alle Mitglieder mit dem 20. Lebensjahr Zugang erhalten. Da kommt die Isonomie, die Gleichheitstendenz der Antike, wieder zum Vorschein. Die Verwaltungsämter sind allesamt nur Wahlämter, und dass das Prinzip des Wissens als Voraussetzung der Wählbarkeit erscheint, hängt mit einem pädagogischen Hintergedanken Campanellas zusammen. Man kennt das schon von Platon her. Nur der Philosoph hat das Recht zu herrschen. Bei Campanella wird die Sache jedoch anders verstanden, und zwar deshalb, weil das Wissen, obgleich Bedingung der Wählbarkeit, in der Sonnenstadt als Allgemeinbildung realisiert wird. In der Frage der Arbeitspflicht geht es so streng her wie bei Morus. Aber die tägliche Arbeitspflicht wird, vielleicht weil er Kalabrese war, auf 4 Stunden heruntergesetzt. Die 35-Stunden-Woche ist also eine Sache, die weit hinter das 16. Jahrhundert zurückfällt. In der Bevölkerungspolitik taucht das platonische Element, sagen wir ruhig, das rassenhygienische Element wieder auf. Die Verteilung der produzierten Güter folgte einem Prinzip, das mit der Gesellschaft von damals ebenso wenig in Einklang zu bringen war wie mit der heutigen. Es ist klar, dass die Verwirklichung der Arbeitspflicht auch bedeutet, dass ein jeder nach seinen Fähigkeiten eingeteilt werden soll. Auffallend dabei ist, dass es nach Campanella eine Verpflichtung der Sonnenstadt ist, auch die geistig und körperlich Behinderten in die Arbeit einzubeziehen. Es kommt hinzu, dass zwar jeder genötigt ist, sich gemäß seinen Fähigkeiten von den Wahlbeamten einteilen zu lassen, dass diese Einteilung aber keineswegs mit irgendwelchen Privilegien korrespondiert. Das heißt, dass jeder nach seinen Fähigkeiten geben muss, heißt nicht, dass jeder nach seinen Fähigkeiten empfangen kann. Vielmehr erfolgt die Verteilung der Güter nach dem Prinzip der absoluten Gleichheit, also ganz abgesehen davon, was der Einzelne zu ihrer Produktion beiträgt. Eine Mischung von Produktions- und Konsumptionskommunismus also. Campanellas Pädagogik ist eine Utopie besonderer Art, denn bis auf den heutigen Tag gilt den Utopisten die Erziehung als das formende Element der Gesellschaft. Campanella geht von dem elementaren Prinzip aus, dass Lernen ein Spiel zu sein habe. Der Lehrer sei keineswegs der Anleiter, sondern habe nur die Aufgabe, die Neugier und das Interesse zu erwecken. Der eigentliche Lernprozess jedoch vollziehe sich spielend. Natürlich ist das eine Utopie, aber eine liebenswerte. So stellt er sich zum Beispiel das Lesen und Schreiben lernen, Vorbedingung für die passive Wahl, vor. Man lässt die Kinder, aber nur 4 Stunden am Tag, in riesigen Hallen herumtoben, auf deren Mauern Buchstaben, Zeichen und Zahlen stehen. Die Aufgabe der Lehrer ist, die spielenden Kinder dazu anzuregen, nach der Bedeutung der Zeichen zu fragen. Nur so, in dieser zweifellos rohen und naiven, aber doch rührend humanen Weise, meint Campanella, solle das Lernen vonstatten gehen. Der Lernprozess nimmt im weiteren Verlauf ausgesprochen polytechnische Formen an, geht es doch darum, die Langeweile der Arbeit und die Monotonie des Berufs zu durchbrechen. Die Zöglinge, so heißen sie, sollen verschiedene Tätigkeiten erlernen, was natürlich die Einteilung in den Arbeitsprozess erleichtert. Es kann sein, dass Campanellas Ideen auch durch die inzwischen in Europa eingetroffenen Nachrichten über den Jesuitenstaat in Paraguay beeinflusst wurden. Dort hatten die Jesuiten ein kommunistisches Gemeinwesen aufgebaut, in dem übrigens auch Arbeitspflicht herrschte, in dem es keine Entlohnung gab, nur die Verteilung der produzierten Güter. Dies soziale Experiment, das von Anfang des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts bestand, war so erfolgreich, dass die spanischen Kolonisten den Papst um Hilfe baten, den Jesuitenstaat zu zerstören. Er wurde zerstört, weil die großen spanischen Handelskapitalisten ins Hintertreffen geraten waren. Die durch das kommunistische System in Paraguay auf die internationalen Märkte gebrachte Ware war viel billiger als die in den anderen spanischen Ländereien hergestellte. Somit hatte man allen Grund, gegen die Jesuiten einzuschreiten. Die Utopien des 16. Jahrhunderts blieben jedoch folgenlos. Weder Thomas Morus noch Tommaso Campanella wurden politisch wegweisend. Erst die Arbeiterbewegung begab sich auf Suche nach ihren historischen Vorläufern und entdeckte Morris und vor allem Campanella als Wegbereiter des Sozialismus. Über das Fortleben der Monarchomachen hingegen lässt sich nicht viel berichten, brachten sie doch keinerlei utopische Ideen hervor. Doch wenn die Realisierung einer Idee ein Zeichen dafür ist, dass sie sich auf der Seite der Sieger befindet, so gehören die Monarchomachen weltgeschichtlich gesehen auf diese Seite. Denn ihre Theorie des Königsmordes wurde durchaus praktiziert. Ein Beispiel nur. 1589 wurde der dritte Heinrich, König von Frankreich, ermordet und 10 Jahre später schrieb Juan de Mariana, ein Jesuit, das Buch De Rege et Regis Institutione über den König und die Institution des Königs, indem er öffentlich zur Ermordung des Königs aufrief. Kurz darauf wurde der vierte Heinrich von Frankreich ebenfalls ermordet. Der Urheber des Diktums, Berlin sei eine Reise wert. Natürlich meinte er nicht Berlin, sondern Paris. Und nicht von einer Reise war die Rede, sondern von einer Messe. Der berühmt gewordene Satz, Paris ist eine Messe wert, war übrigens auch ein Grund für seine Ermordung. Er war Hugenotte und als Heinrich von Navarra das eigentliche Haupt der Hugenottenbewegung in Frankreich. Als er 1589 nach der Ermordung des dritten Heinrich, nominell König von Frankreich, wurde, hatte er eine Bedingung zu erfüllen. Seine Konversion zum Katholizismus. Aus einem Hugenottenführer wurde so ein katholischer König. Paris ist eben eine Messe wert. Es fragt sich, inwiefern die Lehre vom Königsmord fortwirkte, denn am Ende wurde auch in England ein König um einen Kopf, den seinen, verkürzt. 1649 der erste Karl. Der 16. Ludwig von Frankreich wurde ebenfalls ein Opfer der Theorie. Das Volk habe das Recht, den König zu töten. Die Theorie der Monarchomachen ist also im Gegensatz zu den Utopien durchaus geschichtswirksam geworden. Und sie setzten in der Tat voraus, dass das Volk der wahre Souverän sei. Die Monarchomachen hatten die Souveränitätsfrage zum ersten Mal geklärt, vor allem hinsichtlich der Verantwortung des Souveräns, des Volkes und der Verantwortung des Fürsten. Die politische Folge ihrer Theorie war zunächst, als Konsequenz naturrechtlicher Begründungen, die Bejahung des Widerstandsrechts, eine Rechtfertigung, die normativ begründet wurde, keineswegs aus einer sozialen Analyse heraus. Ihre Theorie enthält eine Kritik der Politik, die das Recht auf Widerstand ohne jeden Rückgriff auf religiöse Momente entwickelt. Im Mittelalter hatte es zwar auch eine Lehre vom Widerstand gegeben, aber sie hatte sich stets mit der Vorstellung begründet, dass der König ein Gottloser sei, ein Sünder. Der Ungehorsam traf den König als einen unbußfertigen Sünder, nicht als vertragsbrüchigen Funktionär des gemeinen Wohls. Doch die Monarchomachen begnügen sich eben nicht mit dem Ungehorsam und zu ihrem politischen Erbe gehört die Säkularisierung der Legitimität. Damit kommt der Gedanke des Königsmords auf. Die Frage ist, wer dafür zuständig ist, die Herrschenden zur Herrschaft zu bestimmen und vor wem sie Rechenschaft abzulegen hatten. Die traditionelle Lehre, die dann in die absolutistische Auffassung vom Gottesgnadentum des Königs einfloss, kannte nur eine Verantwortung des Königs, die vor Gott. Der Widerstand wurde im Mittelalter dadurch gerechtfertigt, dass der Gott dieser Verantwortung nicht nachkam. Die zweite Form der Legitimation war, dass der Herrschende nur dann zur Herrschaft berechtigt war, wenn der Papst, die Bischöfe oder, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die Kurfürsten zustimmten. Von dem Monarchomachen François Ortmann, der 1573 das Buch Franco Gallia veröffentlichte, bis zu De Mariana, dem radikalsten der Monarchomachen, findet allmählich die völlige Umkehrung dieses Verhältnisses statt. Jetzt ist der Fürst nicht mehr vor Gott verantwortlich. Der Einzige, der vor Gott noch Verantwortung hat, ist das Volk selbst. Das Volk ist für sein Tun und Lassen Gott verantwortlich, der Fürst hingegen ist dem Volk verantwortlich. Der König wird vom Wohlwollen des Volkes abhängig, wird, theoretisch zumindest, Funktionär. Gerade in Umkehrung des Prinzips, wonach der Fürst nun dem Volk verantwortlich ist, findet die Mariana die Begründung für das Recht des Volkes, sich seiner zu entledigen. Seine Texte verstießen gegen geltendes Recht, in erster Linie sein De Rege et Regis Institutione. An ihm zeigt sich ein weiteres Mal die Parteilichkeit der Geschichtswissenschaft. Sabine, ein konservativer amerikanischer Ideengeschichtler, bezeichnet die Marianas Theorie als infam, während Touchard, ein linksliberaler französischer Historiker, sie tapfer nennt. Zwischen Infamie und Tapferkeit also bewegen sich die Monarchomachen. Ihre Theorien enthalten zwei weiterführende Momente. Erstens, aus dem Prinzip der Volkssouveränität entnimmt der Monarchomache die Wirklichkeit des Konsensus. Diese Wirklichkeit ist nicht, wie etwa bei Marsilius von Padua, der auch von der Volkssouveränität sprach, nur ein Prinzip, eine bloße Norm. Die Vertragslehre ging davon aus, dass imaginär gewissermaßen und rein normativ gedacht ein Vertrag geschlossen wurde, durch den das Volk seine anfängliche Zustimmung gegeben habe. Die neue Konsensuslehre nun ist eine Art der permanenten Misstrauenserklärung gegenüber dem König. Der König ist immer der Kontrolle unterworfen und die Zustimmung ist immer eine auf Widerruf. Zweitens, genau aus diesem Grund liegt das Investiturrecht, das Recht, den König einzusetzen, ganz und gar beim Volk. Das ist nicht nur wegen der schon festgestellten Umkehrung des Prinzips der Verantwortlichkeit wichtig, sondern ebenso, weil sich dahinter noch ein anderes Moment verbirgt. Die unzweideutige Absage an das dynastische Prinzip. Ein gewisser Junius Brutus schrieb in seinem 1579 erschienenen Buch Vindicie contra Tyrannos, also Rechtsansprüche gegen die Tyrannen, die Regierenden werden vom Volk geschaffen, nicht das Volk von den Regierenden. Niemand wird mit der Krone auf dem Haupt geboren. Am Anfang also steht die freie Wahl des Königs durch das Volk, und am Ende steht der Widerruf des Einverständnisses mit der Herrschaft, wenn der König dem Willen des Volks nicht nachkommt. Dass die Legitimation durch Vertrag geschieht, ist eine alte Lehre, aber jetzt gewinnt sie eine neue Bedeutung, weil der Vertrag nicht mehr der bloß formelle Akt der Anerkennung einer dynastisch immer schon vorhandenen Macht ist, sondern jetzt erscheint er als eine Art permanente Konsensusbildung des Volkes über den König, als alltägliche Überprüfung der Verantwortung des Königs durch das Volk. Gewiss, es gibt hier Unterschiede, und man geht aus von einer Art passiver Zustimmung, der zufolge, wenn das Volk nicht Nein sagt, die Legitimation des Herrschers gegeben ist. Die Marianna seinerseits spricht von einer Permanenz der Zustimmung, und es geht noch weiter. Aus diesem Verhältnis zwischen Volk und König resultiert eine zusätzliche Ausweitung des Widerstandsrechts, das heißt eine weitere Radikalisierung, die wiederum eine Legitimation des Königsmords ergibt. Aufgrund des Wahlcharakters der Monarchie kann ein Monarch, dessen Volk meint, er verletze seine Interessen, zum Populi Hostis erklärt werden, zum Volksfeind. Ist aber der Monarch zum Volksfeind erklärt worden, so etwa Buchanan 1578 in seiner Schrift über das Recht des Königreichs bei den Schotten, so ist es eindeutig, dass der Königsmord keiner weiteren Legitimation bedarf. Auch eine 1596 anonym erschienene Schrift, Sieben Bücher der christlichen Politik, ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Aus der Volksfeinderklärung des Königs und dem Widerstandsrecht wird hier schon ein Revolutionsrecht. Der unbekannte Autor spricht davon, dass das Volk nicht nur dann das Recht hat, den König abzusetzen, wenn dieser sich dem Volkswillen verweigert, sondern dass das Volk überdies das Recht hat, das Königtum überhaupt als Staatsform abzuschaffen. Zum ersten Mal taucht der Gedanke auf, dass die Souveränität des Volks ihre Verwirklichung auch darin finden kann, die Staatsform zu verändern. Trotzdem, bis zum Gedanken der Abschaffung der Form Staat als solcher ist es noch sehr weit. Man muss sich fragen, warum eine Fraktion dieser immer schärfer vorgehenden Monarchomachen aus Jesuiten besteht. Denn die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu, sind ein Orden, der geradezu das Symbol der Gegenreformation geworden ist. Er wurde 1534 von Ignatius von Loyola, einem Spanier, gegründet und 1540 als Orden anerkannt. Weshalb hatten ausgerechnet die Jesuiten, die in der Gegenreformation die Hauptstütze des Papsttums waren, zugleich derart gefährliche und verhängnisvolle Lehren entwickelt? Die Jesuiten sind eine eigentümliche Gruppe. Erstens ein relativ kleiner Orden, auf der ganzen Welt gab es 1985 gerade 21.000. Sie haben keine klare politische Position. Sie sind gewissermaßen immer die Seismographen einer neuen gesellschaftlichen Epoche. Im 16. Jahrhundert allerdings bezogen sie eine Position, die nicht die der herrschenden Lehre war. Die Jesuiten, so darf man annehmen, hatten wohl deshalb keine Schwierigkeiten mit der Abschaffung des Königtums, weil die Institution des Königs, religiös gesehen, in einem gewissen Sinn vogelfrei geworden war. Im Zuge der Säkularisierung hatte man es zunehmend mit Königen zu tun, deren Legitimation nicht mehr kirchlich vermittelt war. Der absolute König bedurfte der Investitur durch die Kirche nicht mehr, und insofern war der jesuitische Theoretiker und Theologe ganz von der Sorge befreit, gegen ein Gebot der Kirche zu verstoßen, wenn er zum Königsmord aufrief. Das ist auch der Grund, warum die Jesuiten zu Gegnern der absoluten Macht des Papstes wurden, wie sie Aegidius Romanus entwickelt hatte, weil sie trotz ihres Prinzips des unbedingten Gehorsams gegen den Papst doch immer die Tendenz hatten, sich von diesem ihrem eigenen Prinzip zu befreien. Der Jesuitenorden ist zwar zum unbedingten Gehorsam verpflichtet, Er ist jedoch als Orden eine autonome Gesellschaft, die ihren General selbst wählt. Die Stellungnahme der Jesuiten gegen Aegidius Romanus war eine Stellungnahme gegen die Macht und Präsenz der Kirche in temporalibus, das heißt in den weltlichen Dingen. Die andere Quelle der Legitimation, das Volk, das an die Stelle Gottes getreten ist, bringt etwas hervor, das nicht nur zur Ermordung von Königen führen sollte. Es beginnt wiederum in England und mündet im ersten Erfolg einer bürgerlichen Revolution. Die Ermordung des vierten Heinrich 1610 stand noch im Zeichen des Widerstandsrechts, im Zeichen der Theorie der Monarchomachen. Als 1649 der erste Karl nicht mehr ermordet, sondern hingerichtet wird, war dies schon die Folge des bürgerlichen Durchbruchs, ein Resultat der großen Cromwellschen Rebellion erst gegen den König und dann gegen das Parlament. Innerhalb des Cromwellschen Revolutionsheeres bildete sich bei den Levellers, den Gleichmachern und den Diggers, den Landarbeitern, eine Theorie heraus, die in der Tat die erste kommunistische Theorie der Geschichte darstellt. My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. Turn and face the strange. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination.